Kundgabe 470. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1938. Tod im Herrn. Trauer. Arme Seelen Gebet. Ein seliger Tod ist, einzuschlafen im Herrn und zu erwachen im Jenseits in Lichtfülle. Was euch im Leben beschieden ist, wird sich viel leichter ertragen lassen, wenn ihr es annehmet im Hinblick auf die Ewigkeit. Denn ihr lebet dann gleichsam nur für diese. Auch wisset, dass allem Leid ein Ende gesetzt ist in kurzer Zeit, wenn ihr diese an der Ewigkeit messet. Ihr aber eine Ewigkeit hindurch die Früchte dieses Leides genießen dürft. Und so soll euch immer dies zum Trost gereichen, dass euer Ende ein seliges sein kann und noch weit seliger dann das Eingehen in das himmlische Reich. So begrabet ihr eure Toten und weinet um sie, und doch müsste dieser Tag für euch ein Tag innerer Freude sein, wenn ihr bedenket, dass die Seele ja nur dieses Erdenleben mit einem weit schöneren vertauscht hat, dass der Mensch alles Leid von sich gestreift hat und nun unbeschwert und erlöst von allem Leid in ein neues Leben eingeht, das an Schönheit und Glück alles Irdische überstrahlt. Weshalb wollt ihr dann trauern? So suchet, euch ein solches Los im Jenseits schon auf Erden zu erringen. Suchet euch zu lösen von allem, was euch an die Welt fesselt, und ihr werdet leicht von dieser Erde scheiden können. Doch wer die Erde zu sehr liebt, dem wird auch das Scheiden von dieser sehr schwer fallen. Er will sich von den Gütern dieser Welt nicht trennen. Sein Herz hängt allzu sehr am Irdischen. Und dieser Mensch findet auch drüben keine für ihn vorbereitete Stätte, wo er das Wohlleben der Erde fortsetzen kann. Er hat versäumt, im Erdenleben für ein solches zu arbeiten und muss nun lange Zeit hindurch dienen, ehe er würdig ist der Glückseligkeit im Jenseits. Dort hat dann der Mensch das Recht zu trauern um eine solche Seele, nicht aber, dass sie von der Erde geschieden ist, sondern nur, dass sich die Seele nun unsagbar quälen muss, um teilhaftig zu werden dessen, was sie auf Erden sich erwerben sollte. Für diese Seele betet, gebt ihnen eure Kraft durch das Gebet, deren sie so dringend benötigen. Wer solche Seele wahrhaft liebt, wird sie zu erretten vermögen durch diese Liebe. Denn die Liebe wird unausgesetzt tätig sein für solche arme Seelen, die ihr Leben nicht recht erkannten und nun darben müssen, bis sie erlöst sind von ihrer Schuld. Des Herrn Fürsorge gilt euch unausgesetzt, so lasst auch eure Fürsorge denen zukommen, die euch von Herzen dankbar sind für jede Hilfeleistung. Bedenket, dass auch sie Irrende waren, die, auf den rechten Weg geführt, ringen und kämpfen, um endlich auch in das Reich des Lichtes zu gelangen. Doch ihr, die ihr noch auf Erden wandelt, nützet diese Zeit weise und verlanget nur immer nach dem Herrn, auf dass ihr den Tod nicht schmecket, sondern leben werdet in Ewigkeit. Amen.